Song geschrieben auf Deutsch. Es heißt, als der Schnee fiel. Kennt bestimmt jeder. Da wollen wir auch mal spielen, das Lied. Bisschen was Traurigeres, aber... Ich muss einen Text suchen. Ich hab dir ja gesagt, so lange halten. Ja, ja. Aber nein, nein. Da ist er doch schon. Zettelwerkschaft. Okay. Da saß er in einem Raum, umgeben von der Farbe des Blutes. Er wird die Welt beherrschen, wenn es da nur einen Weg für ihn gäbe. Er sitzt und er starrt zu dem inneren Zeitspitze der Türme. Denn er war das Biest, er entfachte die roten Stürme. Als der Schnee fiel, bedeckte Ideale und Träume. Als der Schnee fiel, gefroren die Räder und Zäume. Als der Schnee fiel, mussten sie weiter marschieren. Als der Schnee fiel, um nicht elendig zu erfrieren. Sie waren auf der Straße, die Napoleon vor ihnen nahm. Sie kämpften als mächtiges Lied gegen die Dunkelheit in dem heiligen Krieg. Den einen Tag blickten sie auf die Kondonen im Sonnenschein. Wenigstens fuhren sie zu Tode im Eis und Schnee. Es war eine Pein, als der Schnee fiel, bedeckte Ideale und Träume. Als der Schnee fiel, gefroren die Räder und Zäume. Als der Schnee fiel, mussten sie weiter marschieren. Als der Schnee fiel, um nicht elendig zu erfrieren. Dann folgte der Rückweg auf der Schneewüste ihres Fahrrads. Die Kälte nackte an den Körpern und tief saß der Schmerz, der niederlag. Menschen, die sie einst begrüßten, wendeten sich von ihnen ab. Diese Menschen wussten jetzt, das Bischof füllte ihr gemeinsames Grab. Als der Schnee fiel, bedeckte Ideale und Träume. Als der Schnee fiel, gefroren die Räder und Zäume. Als der Schnee fiel, mussten sie weiter marschieren. Als der Schnee fiel, um nicht elendig zu erfrieren. Dann kamst du zurück zu den Ufern deines Vaterlands. Viele Feinde kamen, Verbrecher hatten überall ihre Hand. Viele Männer hatten gekämpft und sie wussten, sie mussten gewinnen. Und immer brach mir das Herz, das Bild zu sehen mit der roten Fahne in Berlin. Als der Schnee fiel, bedeckte Ideale und Träume. Als der Schnee fiel, gefroren die Räder und Zäume. Als der Schnee fiel, mussten sie weiter marschieren. Als der Schnee fiel, um nicht elendig zu erfrieren. Um nicht elendig zu erfrieren. Um nicht elendig zu erfrieren. Geiles Lied.